Als der Kalte Krieg vorbei war, wuchs im deutschen Bürgertum eine Generation heran, die solcher Art in Watte gepackt wurde, dass es Gott erbarm. Da wurden die Stützräder einfach drangelassen, wenn es in Mathe eine 4 gab, war plötzlich der Lehrer schuld, das Pausenbrot musste mit gewaltfreiem Belag und glutenfrei sein und die kleinste Schulhofschlägerei machte den Einsatz von Mediatoren und Mobbing-Spezialisten notwendig. So lernten diese Arschlochkinder erstens, aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen und zweitens, ihre Konflikte nicht selbst auszutragen, sondern sich an die nächstbeste Autoritätsfigur zu wenden und lauthals zu petzen. Ach ja, und dass die Sonne sich quasi um ihren Arsch dreht und kein Anliegen je wichtiger sein kann als das eigene, das lernten sie natürlich auch. Zur Belohnung für die pflichtschuldigst absolvierte Abiturprüfung bekamen diese Minderleister trotzdem ein MacBook und einen Kleinwagen geschenkt und wurden auf die Uni geschickt, wo man sich natürlich nicht an den Bedingungen des Arbeitsmarkts orientierte, sondern nur nach persönlicher Neigung irgendwelche Orchideenfächer belegte und trotzdem wie selbstverständlich den Familienanwalt einschaltete, wenn der Dozent einem die Bestnote erwehrte, die für den ganzen postmodern verwässerten Laberkrams ja sowieso wie mit der Gießkanne über die ganzen protestanten Mullen ausgegossen wurden. Überhaupt befanden sich diese Leute auch jenseits der 20 noch im Kinderstadium und in einem Alter, in dem frühere Generationen längst voll beschäftigt eigene Familien gegründet hatten, waren sie immer noch auf Papi angewiesen. Und erst als der so mählich in den Ruhestand wechselte und seinem missratenen Nachwuchs, natürlich möglichst schonend und unter Verwendung von Ich-Botschaften, beibog, dass es so langsam mal an der Zeit für sie sei, sich um ihr eigenes Leben selbst zu kümmern, begannen unsere Kindsköpfe sich nach neuen Geldquellen umzusehen. Und erlebten prompt eine tiefe Identitätskrise, die bis heute andauert und die sie auch nie verlassen wird, niemand hatte auch nur das geringste Interesse an ihnen. Der betriebliche Bedarf an Klugscheißerinnen, die ihre postmodernen Lieblingstheorien ja selber nicht kapiert hatten, war und ist halt sehr überschaubar. Unseren Arschlochkindern jedoch war zeitlebens der Eindruck vermittelt worden, dass sie was ganz Besonderes und eigentlich vollumfänglich oberbietend Knorke seien und dass sie sich wegen ihrer ausgeprägten Begabungen niemals für irgendwas anstrengen müssten. Also hoben unsere Arschlochkinder erstmal ein schier unglaubliches Geschrei an, des Inhalts, wie unfair und ungerecht die böse Gesellschaft sei, wie benachteiligt sie selber, welchen für den Laien schier nicht vorstellbaren Schikanen sie obendrein ausgesetzt. Frust, Depressionen und Medikamentenmissbrauch waren die Folge dieser Sinnkrise bei unzählig vielen dieser Arschlochkinder. Getreu ihren grünen Vorbildern zog es einige in die Politik, immerhin stand ja eine frische Partei zur Verfügung, die dieses Geschrei hoffentlich bald mit herrlich dotierten Druckposten quittieren würde. Ja, Pustekuchen. Die Piratenpartei brach unter dem Ansturm der selbstgerechten Leistungsverweigerer postwendend in sich zusammen und wieder war es nichts mit dem Traum vom anstrengungslosen süßen Leben. Wieder andere gründeten, schon wieder nach grünem Vorbild, einfach irgendwelche Vereine oder NGOs, nannten sich Anti-Mobbing-Spezialisten oder Integrationsbeauftragte, amit die Subventionskohlen zu fließen begannen, veranstalteten einmal im Jahr eine Tagung oder behelligten irgendwelche Schulkinder und surften ansonsten den lieben langen Tag auf Staatskosten in irgendeinem innerstädtischen Büro im Internet. Überhaupt das Internet. Da zog es unsere Arschlochkinder von Anfang an magisch hin, da wuchsen sie praktisch auf. Von Schülitz zu MySpace, bis dann Twitter und Tumblr ihre Pforten öffneten. Hier fanden unsere Arschlochkinder Gleichgesinnte, hier konnten sie ihre Tage verdadeln und, statt sich um die Lösung ihrer Probleme zu kümmern, sich gegenseitig versichern, wie sehr im Recht und wie entsetzlichen Anfeindungen sie täglich ausgesetzt seien. In diesem Moment befanden sie sich eigentlich in ziemlich derselben Situation wie unser Rainer in dem Jahr, als Rudi eingebuddelt wurde, keine verwertbare Ausbildung, keine Perspektive, keinen Bock auf irgendwelche Dolly-Ups, für die sie sich viel zu schade waren und viel zu überqualifiziert wähnten, und mehr oder weniger rund um die Uhr online. Da fiel es natürlich den Findigeren unter ihnen auf, dass es in YouTube Deutschland praktisch kein Content für Leute mit akademischem Hintergrund gab und dumm wie sie sind, hielten sie das nicht für die logische Konsequenz aus der Entwicklung dieser Plattform, sondern für eine Marktlücke. Ein Geldgeber war mit den Öhrsendern, denen natürlich auch aufgefallen war, dass dieses mysteriöse Internet immer mehr Zeit der werberelevanten Zielgruppe beanspruchte, schnell gefunden und die Arschlochkinder machten ihre YouTube-Kanäle auf. Der Content drehte sich ausschließlich um sie selbst. Selbstdarstellung und Sendungsbewusstsein hatten sie ja zur Genüge, bestand aus altklugen Belehrbar-Referaten oder Rechtfertigungen für ihr persönliches Scheitern, schuld sind natürlich die anderen, und war vollumfänglich von anderen, erfolgreichen YouTubern, in ihrem Fall amerikanischen SJWs, abgekupfert. Also eigentlich wieder alles ganz genau wie bei Rainer. und genau wie bei Rainer blieben Zuschauer oder gar Fans vollumfänglich aus. Die Arschlochkinder waren halt nur so zahlreich vertreten, dass sie sich gegenseitig abonnieren und in den Kommentarspalten Herzchen werfen konnten, dass ihnen das erstmal gar nicht auffiel. Und die Ökoohren sprudelten ja auch ganz ohne Zuschauermunter weiter. Man stelle sich nun die Konsternierung unserer Arschlochkinder vor, als sie bemerken mussten, dass es eben doch noch andere Akademiker im Internet gab, die ihnen argumentativ nicht nur gewachsen, sondern sogar überlegen waren und deren Content auch ganz ohne Subventionskur und Publikum fand, das sich zur richtigen, waschechten Communities formiert hatte. Und aus Konsternierung wurde schnell blanke Panik, als diese Frechdachse sich wie ein Mann gegen die Neuankömmlinge stellten und ihr Versagen, ihre Dummheit und ihre selbstgerechte Verblendung genießerisch zu zerpflücken begannen. Und alles viel erfolgreicher als das Original und alles ganz ohne Budget, ohne dieses Spiel anders als nur als reines Hobby zu betreiben und natürlich ganz ohne Öko-Ohren. Aber wie ihr neues Vorbild Rainer hatten sich die Arschlochkinder ja jetzt darauf versteift, hauptberuflich subventionierte YouTuber sein zu wollen. Und es wäre schier nicht auszudenken, wenn sich ihr Internetabenteuer als genau solche Nullnummer entpuppen würde wie ihr Ausflug in die Politik. Wenn in 3 Jahren bei ARD und ZDF ein neuer Intendant Spitz kriegt, dass die selbstgerechte Rechtfertigungsorgie der Arschlochkinder im Internet kein wohlwollendes Publikum generiert, sondern die werberelevante Zielgruppe geschlossen in die Arme der bösen Heder getrieben hat, dann dreht der womöglich den Geldhahn zu und man muss schon wieder ganz bei Null anfangen. Und sich am Ende gar einen normalen Job suchen, der gar keine zusammengestümperten Quasi-Kenntnisse entpusten, denn er gern der Theorie voraussetzt, aber dafür jeden Tag 8 Stunden echten Einsatz fordert. Und das darf um Himmels Willen nicht sein. Also rotten sich die Arschlochkinder jetzt zusammen und blasen zum Angriff auf eine Bedrohung ihrer gerade eben endlich gefundenen Existenzgrundlage. Man darf nicht außer Acht lassen, wie verzweifelt diese Arschlochkinder sind. Sie haben, genau wie ihr neues Vorbild Rainer, schlicht keine Alternative dazu, sturheil weiterzumachen. Sie können ja nichts anderes. Ohne ihre YouTube-Arbeit stehen sie mit Ende 20 da, wo Realschüler nach der 10. Klasse stehen, nur eben fast doppelt so alt. Aber ihre Internet-Existenz ähnelt der von Rainer von Tag zu Tag mehr, je mehr übelgesonnene Schaulustige den frischesten Hass unter jedes neue Video rotzen, je mehr die Rezeption dieser Videos in ein einziges Spießrutenlaufen ausartet, desto mehr muss ihnen die Produktion dieser Videos anmuten wie Rainer das Barenbetteln im unermüdlichen Gegenwind des Unoutchats. Und wie Rainer haben sie keine Argumente, sondern müssen verhandeln. Und wie Rainer sind sie schlechterdings zu arrogant dazu, vernünftige Verhandlungen zu führen. Also sind alle ihre Kritiker eben Kahider. Und Arschlochkindrack nimmt mal eben ein Heide-Heute-Format auf, das ebenso grottig und lächerlich und kontraproduktiv landet, wie das heimliche Vorbild. Dass nur noch der Böhmermann mitmacht, wundert auch nicht wirklich. Das ist sowas wie der Gronkh dieser Arschlochkinder. Das ist sein Publikum, denen knöpft er das Taschengeld ab für seinen wirklich sehr lustigen Versuch, die Echo-Verleihung zu unterwandern. Klarer Fall, dass er sich auf ihre Seite stellt, wie dieser rückgratlose Opportunist ja noch jedes Mal verlässlich auf der Seite der privilegierten, subventionierten, hochgejuxten Profiteure gestanden hat, dieser von oben bis unten unerträgliche Lappsack und Klassenfeind. Immerhin frisst er mit den Arschlochkindern aus demselben Topf, also muss er der Sendeleitung nach Kräften versichern, wie sehr er ihre Entscheidungen gutheißt, wie sehr er ihren Mut und Einsatz für das Gute bewundert, dieser durch und durch verkommene, moralisch völlig bankrotte Speichelecke und systemschicke Roller. Alle, als selbsternannte Satiriker macht er auf Volkskosten Stimmung gegen die parlamentarische Opposition, kannst du dir nicht ausdenken. Und sowas hat dann noch die Frechheit, sich als Antifaschist zu generieren. Du kriegst die Tür nicht zu, wenn die Revolution mal kommt, ist das mit der ersten einer, der an die Wand gestellt wird. Und man wird ihm die Kugel einfach mit einem Knüppel in die Hohlbirne reinkloppen, weil das Pulver zu schade ist für so einen, Gott verdomme.